Ausländische Medien berichteten jüngst über die schwerwiegende Mitteilung des Oberkommandos und die schriftliche Meldung des Generalstabs der koreanischen Volksarmee im Zusammenhang mit der unvernünftigen militärischen Untat der südkoreanischen Armee. Die syrische Zeitung Tishrin, die uruguayische La Juventud, die brasilianische Agua Verde und die nepalesische Arpan sowie die Internet-Homepages des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der TVIAK, der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Juche-Ideologie und Songun-Politik und der Nepal-Korea-Freundschaftsgesellschaft brachten die oben genannten Mitteilungen in vollem Wortlaut oder Auszügen.